Die Katastrophe wird vom Norden kommen. Ist eigentlich so von Sonnabendabend, ne? Ganz schön heikles Thema. Aber ich will uns wenigstens noch was erzählen von einem Mann, der diese Katastrophe schon überstanden hat in seinem Leben. Das war nämlich noch zur Zeit der Sowjetunion. Da hat ein älterer jüdischer Herr es endlich geschafft, er darf nach Israel ausreisen. Bei der Ausreise am Flughafen in Moskau untersucht ein Zöllner argwöhnisch sein Handgepäck und holt eine schwere Leninbüste aus der Tasche. Was ist denn das? Fragt er mürrisch. Der ältere Herr antwortete mit sanfter, aber enthusiastischer Stimme: Genosse, Sie müssen nicht fragen, was ist das, sondern wer ist das? Wladimir Iljitsch Lenin, der uns den wunderbaren Sozialismus und die Freiheit gebracht hat. Ich möchte ihn mitnehmen und immer daran erinnert zu werden. Ja, ja, ist schon gut, sagt der Zöllner. Packen Sie ihn weg und steigen Sie ein. In Israel angekommen, wird er von einem israelischen Zöllner kontrolliert. Auch er nimmt die schwere Leninbüste in die Hand und fragt verwundert: Was ist denn das? Der ältere Herr antwortete mit bitterer Miene: Das ist Lenin, der Schweinehund. Er ist schuld, dass ich jahrelang nicht in das Land meiner Väter reisen durfte. Deshalb habe ich ihn mitgenommen, damit er sieht, dass ich es doch geschafft habe. Und dann kann ich ihn jeden Tag ins Gesicht spucken. Ist gut, sagt der Zöllner. Packen Sie ihn ein und gehen Sie. Und als er sich etwas eingelebt hatte, erfreut sich der ältere Herr an der großen Zahl seiner neuen Familienmitglieder und vor allem an den vielen kleinen Nichten und Neffen, die er jetzt plötzlich hat. Einer seiner jüngeren Neffen schaut sich schließlich nachdenklich die Leninbüste an, die er bei seinem neuen Onkel auf der Kommode stehen sieht. Onkel, wer ist das? Fragt er. Der Onkel nimmt ihn beiseite und antwortet mit gütiger Stimme: Joschele, du sollst nicht fragen, wer ist das? Du sollst fragen, was ist das? Ich will es dir sagen, 8 Kilo Gold. Und jetzt lasst uns noch gemeinsam ein Lied singen. Ich weiß immer nicht die Nummer im Heft, aber wir sind ja nicht so viele Lieder drin, ihr findet das schnell. Und dann bist du dran. Guten Abend. Unser Thema lautet: Die Katastrophe wird von Norden kommen. Ein paar Repetitionen. Ich war schon, die alten Römer sagten: Repetitio mater studiorum est. Die Wiederholung ist die Mutter des Lernens. Und so funktioniert es wirklich. Sprachen lernen, in der Musik, was es auch ist, wiederholen. Wiederholen, wiederholen ist so wichtig. Nun, wir haben uns mit Prophetie ganz allgemein beschäftigt. Wir haben gesehen, dass der Jesus, der Messias, das Zentrum des Wortes Gottes ist. Natürlich der dreieine Gott, aber der dreieine Gott offenbart sich eben im Sohn. Und wer den Sohn hat, der hat auch den Vater. Aber es ist nicht so, dass man sagen kann, wer den Vater hat, hat auch den Sohn. Weil Gott sich über den Sohn offenbart. Darum sagt er: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. So geschieht es. Und wir haben gesehen, in der Prophetie ist ganz wichtig zu erkennen, der Messias, der verheißene Erlöser, sollte zweimal in diese Welt kommen. Ein erstes Mal als der leidende Messias, um das Problem der Sünde zu lösen. Und ein zweites Mal als der herrschende Messias, um als König über diese Welt zu herrschen. Und es ist so, nach dem ersten Kommen des Messias wurde das jüdische Volk aus dem Land herausgerissen, weltweit zerstreut. Dieser Pfeil. Aber in Verbindung mit dem zweiten Kommen sagten die Propheten, in der Epoche davor wird das jüdische Volk wieder heimkehren ins Land der Väter. Und so ist diese Zeit am Ende dieser langen Periode vom ersten bis zum zweiten Kommen des Messias eben die Endzeit, der Abschluss dieser langen Zwischenzeit. Man kann also sagen, der Jesus kam vor 2000 Jahren und das war die Anfangszeit. Darum haben wir in 1. Johannes 1 gelesen, was von Anfang an war. Und dann spricht der Apostel über das Kommen des Herrn Jesus als Mensch in diese Welt. Und im Kontrast zu dieser Anfangszeit, in der das jüdische Volk dann eben zerstreut wurde, sind wir heute in der Endzeit, wo das jüdische Volk heimkehrt. Und jetzt haben es alle drin. 1882 hat das begonnen. Wir haben gesehen, die Endzeit ist eine Periode von bereits 142 Jahren. Und da haben sich bereits mehr als 180 Prophezeiungen im Lauf der Jahre und Jahrzehnte erfüllt. Und das kann man jetzt alles so im Zusammenhang eben studieren, all diese Prophezeiungen. In dem Buch leben wir wirklich in der Endzeit. Das hieß zuerst mehr als 175 erfüllte Prophezeiungen. Und dann haben sich wieder weitere erfüllt und dann musste ich das wieder ändern auf 180, also das heißt 180 plus ist damit gemeint. Ich mag mich noch erinnern, ich hatte in der allerersten Auflage geschrieben, dass im Zusammenhang mit den Prophezeiungen über Babylonien und den Irak, habe ich erklärt, dass Saddam Hussein, dass er aus diesem vornehmen Grab noch verschwinden muss und dass er dann ehrenlos begraben wird. Und das ist dann in der Zwischenzeit so geschehen und dann musste ich dann in der nächsten Auflage das nicht korrigieren, sondern nachführen. Das ist jetzt soweit, ja, ist genau so geschehen, wie das da beschrieben ist in Jesaja 14. Ja, so sind wir drin im Prozess und das geht weiter und es erfüllen sich weitere Prophezeiungen. Und vielleicht nochmals so als Erinnerung, um welche konkreten Dinge geht es. Zum Beispiel, die Juden kehren aus aller Welt zurück ins Land der Vorfahren. Zweitens, die Wüste blüht wieder auf. Drittens, alttestamentliche Städte werden wieder aufgebaut. Der Staat Israel wird wieder gegründet. Fünftens, die umliegenden Völker wollen Israel auslöschen. Sechstens, Europa vereinigt sich wieder, indem das Römische Reich wieder aufersteht. Siebtens, die großen Massen fallen vom christlichen Glaubensgut ab. Aber ganz wichtig, am Ende dieser Endzeit wird Jesus Christus kommen als König und Richter der Welt. Darum dieser rote Pfeil von oben runter. Aber ein bisschen zurückgesetzt habe ich da in der Grafik dargestellt, einen Pfeil hinauf und einen Pfeil von oben herab. Das ist die Entrückung der Gemeinde, die eben noch geschehen muss vor der Zeit der Gerichte, wie wir gesehen haben. Vor der Erfüllung des Buches mit den sieben Siegeln in der Offenbarung. Hier der prophetische Plan der letzten sieben Jahre. Also, wir warten auf die Entrückung. Nicht auf den Antichristen. Nicht auf das Tier aus dem Meer. Nicht auf die Drangsal. Auf die Entrückung. Der Jesus kommt und wird die Seinen, die zur Gemeinde gehören, wegnehmen von dieser Erde, wie er versprochen hat in Offenbarung 3, Vers 10. Ich werde dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, um die zu versuchen, welche auf der Erde wohnen. Ich komme bald. Da sehen wir dieses Bewahren vor der Stunde der Versuchung. Das hängt zusammen mit seinem Kommen für die Gemeinde. Und er sagt, ich werde dich bewahren vor der Stunde der Versuchung. Es hat viele Stunden der Versuchung gegeben seit dem Garten Eden. Aber die Stunde der Versuchung, das ist die Zeit der größten Verführung der Weltgeschichte. Wenn ein Mann kommen wird, der Feuer vom Himmel herabholen kann. Was alttestamentlich das klare Zeichen war für den wahren Gott. Das wird er tun können zur Verführung. Und er wird ein Götzenbild machen, das sprechen kann. Ich war in Psalm 115, heißt es, die Götter der Heiden haben Augen und sie können nicht sehen. Sie haben Beine und sie können nicht gehen. Ich habe es wirklich gesehen. In Indien, in Thailand, wo auch immer. Ich habe gut hingeschaut, diese Götter haben Beine. Sie können wirklich nicht gehen. Die Menschen müssen ihre Götter selber tragen. Und sie haben Augen, aber die sehen mich nicht, nur ich sehe sie. Das sind doch keine Götter. Ja, und dann heißt es, die Götter der Heiden haben einen Mund und können nicht sprechen. Aber der Antichrist wird ein Bild machen, das steht in Offenbarung 13, genauso mit dem Feuer vom Himmel, ein Bild machen, das spricht und verlangt, dass alle, die es nicht anbeten, getötet werden. Und dann wird er sagen können, Götzendienst ist schon falsch, aber Götzendienst ist, wenn man eben tote Götter anbetet. Aber dieses Bild lebt. Und die Menschen werden darauf hineinfallen. Das sind nur zwei Beispiele. Er wird noch viel mehr machen. Die Massen werden verführt werden, total. Darum steht in 2. Thessalonicher 2, Vers 12, deshalb sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft des Irrwahns, dass sie alle der Lüge glauben, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht annahmen, dass sie gerettet würden. Das ist ein Gericht für die Ablehnung des Evangeliums. Diese totale Verführung. Aber eben die Stunde der Versuchung, die kommt erst nach der Entrückung. Und der Herr verspricht, ich werde dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommt. Und so wird die Gemeinde nicht da hineinkommen. Im Griechischen heißt das Tereo, bewahren, Eck, bewahren vor. Aber jemand könnte sagen, im Wörterbuch habe ich gelesen, Eck heißt aus. Stimmt. Aber im Wörterbuch heißt Eck auch vor. Und jetzt? Man kann wählen, was man will. Die, die in die Drangsal hinein wollen, die können übersetzen, ich werde dich bewahren aus der Stunde der Versuchung. Und die, die nicht hinein wollen, die übersetzen, ich werde dich bewahren vor der Stunde der Versuchung. Aber so geht das nicht in der Bibelübersetzung. Also das ist unakzeptabel. Nein, es ist eben so, Wörter sind ja nicht vorstellbar als Punkte. Ein Wort hat nicht einfach eine Bedeutung, sondern, das habe ich als Jugendlicher schon gelernt, auf dem Gymnasium, Wörter sind Wortfelder. Und je nach Zusammenhang kommt diese Bedeutung, jene oder noch eine andere zum Tragen. Und nun ist wichtig eben Tereo, bewahren, Eck ist kombiniert. Bewahren heißt zurückhalten, dass jemand in einen bestimmten Bereich nicht hineinkommt. Wenn ein Kind aufs Wasser zuspringt und man kann das Kind aufhalten, dann kann man es bewahren vor dem Wasser. Und wenn es schon drin ist, dann kann man es nicht mehr bewahren aus dem Wasser. Das ist sprachlich ein Unfug. Sondern man könnte es retten aus dem Wasser. Ja, aber nicht bewahren. Bewahren beinhaltet bereits, dass man in einen Bereich nicht hineinkommt. Und darum die Kombination Tereo-Eck heißt eben bewahren vor. Würde stehen Sozo-Eck, Sozo heißt retten, dann mit Fug und Recht würde ich auch übersetzen, retten aus. Aber der Herr sagt, ich werde dich bewahren vor der Stunde der Versuchung. Und dann haben solche, nicht wirklich glauben, die wollen da unbedingt rein. Aber die einfach mit dem Gedanken, dass der Herr die Gemeinde vorher wegnimmt, nicht zurechtkommen wollen. Die haben gesagt, ja, man muss das wieder anders verstehen. Ja, wie? Also eben, das heißt eben, dass Gott bewahrt vor der Versuchung. Werde ich bewahren? Vor der Versuchung. Die kommen schon in diese Zeit rein, aber die werden dann bewahrt vor dieser schlimmen Verführung. Aber es steht nicht, ich werde dich bewahren vor der Versuchung, sondern steht, ich werde dich bewahren vor der Stunde der Versuchung. Die Zeiteinheit, Hora, ich weiß, das bedeutet Stunde oder auch Periode, Epoche. Ich werde dich bewahren vor dieser Epoche. Dass man da nicht reinkommt, das ist der Sinn. Das macht so froh. Das hat Gott so geplant. Aber der gläubige Überrest aus Israel wird durch die Zeit hindurchgehen. Offenbarung 7, 144.000, die versiegelt werden, die kommen zur Bekehrung nach der Entrückung der Gemeinde. Aber dann wird die Erweckung weitergehen im Land. Schließlich wird ein Drittel im Land zum Glauben kommen. Und auch ein Überrest im Ausland, der noch nicht zurückgekehrt sein wird. Und die werden in großer Zahl sogar aus der Diaspora dann erst zurückgeführt werden, wenn der Herr Jesus schon zurück ist. Werden Buße tun im Ausland, wie das in 5. Mose 30, 1 und folgende, beschrieben wird. Und erst dann werden sie ins Land zurückkehren. Man muss alles an seinem Ort lassen. Es gibt Leute, die spielen das gegeneinander aus und dann gibt es ein Chaos, sage ich Ihnen. Also es ist so traurig. Und man lässt es stehen, ach so, im Land wird die Erweckung kommen, im Ausland, die werden auch noch zurückkehren. Ja, aber Israel, der Überrest wird hindurchgehen. Und in Offenbarung 7 steht auch eine unzählbare Schar aus allen Nationen, Völkern, Stämmen und Sprachen. Die werden sich noch in der Zeit der Gerichte bekehren. Warum? Weil sie nicht schon vorher mit dem Evangelium klar erreicht worden waren. Und dann gilt eben Habakkuk 3, im Zorn gedenke des Erbarmens. Dass sogar in dieser Zeit des Zornes Menschen errettet werden. Und zwar in gewaltiger Zahl, eine unzählbare Schar von Menschen, die ihre Gewänder gewaschen haben im Blut des Lammes. Und sie kommen da durch die Drangsal und dann hinaus. Aber die Gemeinde, die wird vorher entrückt. Und zwar ist es so, dass die Gemeinde eben entrückt wird, um dann bei der Wiederkunft Christi mit Jesus Christus wiederzukommen. Darum müssen Sie in den Briefen im Neuen Testament immer gut unterscheiden, das Kommen des Herrn Jesus für die Gläubigen und das Kommen des Herrn Jesus mit allen Gläubigen. Das ist nicht dasselbe. Ich zeige es mal ganz konkret. 1. Thessalonicher. Thessalonicher 1, sagt Paulus von den Thessalonichern, sie haben sich bekehrt, Vers 9, denn sie selbst berichten von uns, welchen Eingang wir bei euch hatten und wie ihr euch von den Götzenbildern zu Gott bekehrt habt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat. Jesus, der uns errettet vor dem kommenden Zorn. Apo, Mehrheitstext. Wie in Römer 5, im Mehrheitstext, Minderheitstext. Der Jesus wird retten durch sein Leben vor dem Zorn. Apo. Ja, das ist das Kommen für die Gläubigen. Aber zum Beispiel in 1. Thessalonicher 3, 13 sagt der Apostel Paulus, um euer Herzen zu befestigen, dass ihr untadelig seid in Heiligkeit vor unserem Gott und Vater, bei der Ankunft unseres Herrn Jesus mit allen seinen Heiligen. Also die Entrückung, das Kommen des Herrn für die Gläubigen, das Kommen in Herrlichkeit, das Kommen des Herrn Jesus mit den Erlösten. Aber dazwischen ist eine Zeit von wenigstens 7 Jahren. Die 70. Jahrwoche Daniels. Das ist alles immer noch Repetition. Und wir haben gesehen, es gibt sogar ein X von der Entrückung bis zum Bundesschluss mit Israel für 7 Jahre. Ein militärisches Schutzbündnis und dann 3,5 Jahre und von da an nochmals 3,5 Jahre. Und die letzten 3,5 Jahre, die werden genannt die große Drangsal. Matthäus 24. Also x plus 3,5 plus 3,5. Und in der Mitte der 70. Jahrwoche ein ganz wichtiger Einschnitt. Was wird dort geschehen? Der Antichrist entweiht den kommenden dritten Tempel. Der wird gebaut. Die Tempelgeräte sind weitgehend hergestellt. Ich habe gerade vor einigen Wochen im Tempelinstitut eine Führung gemacht, wo ich die Tempelgeräte vorgeführt, erklärt habe. Nicht Modelle, für den Gebrauch fertig. Ich habe auch den Brandopferaltar gezeigt, der gebrauchsfertig da ist, auf dem Nachbarhügel. Also wenn der Tempelplatz frei wird, müsste man nur die Steine einzeln übertragen, aufschichten und im Prinzip könnte man mit dem Opfer beginnen. Auch die roten Kühe sind da. Das sind Kühe, die ganz besondere Erfordernisse erfüllen müssen. Und die habe ich auch vor ein paar Wochen gezeigt. In Shiloh sind die da. Also die roten Kühe sind auch bereit. Ja, also wirklich eindrücklich. Aber dieser kommende Tempel wird durch den Antichristen entweiht werden. Er wird sein entsprechendes Götzenbild dort aufstellen, sodass man dann nicht mehr opfern kann. Wird alles gestoppt. Und er selber wird sich ins Allerheiligste setzen und sagen, ich bin Gott. So steht das in 2. Thessalonicher 2, Vers 4. Und das Götzenbild wird erwähnt, eben dieser Gräuel der Verwüstung, wird es genannt, an heiligem Ort, in Matthäus 24, 15. Und dann sagt der Herr Jesus, wenn ihr dieses Gräuelbild seht, dann kommt die große Drangsal. Die letzten 3,5 Jahre. Das hilft vielleicht auch, weil es gibt immer Leute, die sagen, 7 Jahre Trübsal. Die Bibel spricht nicht so. Die große Trübsal, das sind die letzten 3,5 Jahre. Nun, es wird eine Erweckung geben in Israel. Jesaja 10, Vers 21. Der Überrest wird umkehren. Der Überrest Jakobs zu dem starken Gott. Nicht ganz Israel wird umkehren, aber ein Überrest. In Römer 9 heißt es sogar, wenn die Zahl der Kinder Israel wäre wie der Sand am Meer, Nur ein Überrest wird errettet werden. Aber nach Offenbarung 7, 1 bis 8, sind es zunächst 144.000, die sich nach der Entrückung bekehren werden. Und das werden Leute sein, wirklich mit einer totalen Hingabe an den Messias Jesus. Völlige Hingabe, Treue. Man kann wirklich jetzt schon von diesen Leuten lernen, obwohl die gar noch nicht bekehrt sind. Ja? Wie kann man von zukünftigen Leuten lernen? Ja, eben, indem man in der Bibel profitiert von allem, was geschrieben steht. Offenbarung 14, 1 und folgende, wie die beschrieben werden. Es ist so schön. Den Namen des Lammes an der Stirn. Nicht wahr? Hinter diesen Knochen da vorne. Das ist der Frontallappen bei mir. Bei Ihnen auch. Dort organisieren wir, planen wir. Und den darf man nicht runterfahren. Zu viel Alkohol fährt den Frontallappen runter. Geht gar nicht. Die Bibel ruft uns auf zu Nüchternheit, zu klarem Denken. Und wenn da der Name Jesus draufsteht, das bedeutet wirklich, dass der Herr Jesus das Zentrum ist von unserem Leben, von unserem Planen und Trachten. Und es heißt von ihnen auch, dass sie dem Lamm folgen, wohin irgendes geht. Ich denke immer wieder über einen Grabstein nach. Ich habe zwar jahrelang gesagt, ich brauche gar keinen Grabstein. Sterben ist ja so teuer. In unserer Gesellschaft. Unglaublich. Und ein Kreuz würde es ja auch tun aus Holz. Warum ein Stein? Aber jetzt habe ich gesehen, es gibt auch ganz billige Steine. Aber was könnte man da draufschreiben? Ja, zum Beispiel, sein Leben war Arbeit und Mühe. Aber das passt ja auch für ein Pferd. Aber wie wär's, wenn da steht, er folgte dem Lamm, wohin irgendes geht. Oder sie folgte dem Lamm, wohin irgendes geht. Das ist doch wunderbar. Das kann der Lebensweg ganz verschieden sein. Aber einfach diesen Weg, den der Jesus uns vorgezeigt hat. Ja, also so werden die sein. Dieser Überrest, der wird umkehren zu dem starken Gott. Wissen Sie, was da auf Hebräisch steht? Das ist ganz einfach. Das können viele einfach zurückübersetzen. Starker Gott. Wir kennen doch die fünf Namen, die vier Doppelnamen des Messias in Jesaja 9, Vers 6. Ja? Starker Gott, El Gibor. Jesaja 9. Ein Kind ist uns geboren. Ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Man nennt seinen Namen wunderbarer Berater. Jetzt singe ich fast den Messias von Händel. Das ist ja fantastisch, wenn diese Namen dort vertont werden. Und es gibt eine Ausgabe mit Pauken. Also da, wirklich, da brauchst du die Pauken. Und wenn da die Pauken schlagen zu diesen Namen, wunderbar, Berater, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens, das sind immer zwei Wörter auf Hebräisch, El Gibor. Einmal hat ein Jude mich gefragt, oder mir gesagt, ihr seid Götzendiener. Wieso? Ihr betet einen Menschen an. Boah. Stimmt's? Wenn wir Jesus Christus anbeten, er ist ein Mensch. Ein Mensch anbeten ist Götzendienst. Da habe ich ihm gesagt, ja, aber dieser Mensch ist Gott in einer Person. Er wollte das als Beweis. Jesaja 9. Die alten Rabbiner haben gesagt, das ist der Messias. Ein Kind geboren, ein Sohn uns gegeben. Man nennt seinen Namen El Gibor. Ich habe ihm gesagt, wenn er als Kind geboren wird, dann ist er ein Mensch. Wenn sein Name ist El Gibor, starker Gott, also Gott, starker, dann ist er Gott. Wir haben noch ein paar Beispiele dazugegeben. Wissen Sie, was er gesagt hat? Sie können gut reden. Jetzt wissen Sie, wie man gut reden kann. Einfach die Schrift zitieren. Die Wahrheit der Schrift. Ist doch schön. Und in Jesaja 37, 32 heißt es, denn von Jerusalem wird ein Überrest ausgehen. Ja, ein Entronnenes vom Berg Zion, Der Eifer des Herrn der Heerscharen wird solches tun. Da wird erklärt, wo diese Erweckung nach der Entrückung, wenn Israel als Volk wieder auf den Plan kommt, beginnen wird. Nicht bei den Orthodoxen in New York, sondern von Jerusalem. Aber ich kann Ihnen noch genauer sagen, wo in Jerusalem. Ich kann es Ihnen auch auf der Karte zeigen. Oder nehmen Sie die Karte von der Altstadt von Jerusalem. Von Zion, vom Berg Zion aus. In der Bibel ist der Berg Zion immer der Tempelberg. Er wird auch genannt Berg Moria, ist dasselbe. Heute, nachbiblisch ab 100 nach Christus nachweisbar, wird ein Nachbarhügel, der Hügel, wo der Obersaal war, wo der Herr das Abendmahl eingesetzt hat, wo Pfingsten stattgefunden hat, Zion genannt. Aber das ist nicht der biblische Berg Zion. Und darum nenne ich den biblischen Berg Zion Zion Römisch 1 und den nenne ich Zion Römisch 2. Das ist alles klar. Aber von Zion 1 geht die Erweckung aus. Und das ist dort, wo die Klagemauer ist. Und jetzt noch mehr, die Ir David, die Davidstadt, die liegt ja auf dem Abhang, auf dem langgestreckten Südabhang des Tempelberges. Da kommt gerade nach dem Tempelberg der Ophel mit den Ausgrabungen, Treppe zum Haupteingang, zur schönen Pforte, Dreifachtor der Priester und so weiter. Dort sieht man auch die Bäckerei von König Salomo und ein großes Stück der Stadtmauer von Salomo. Und ja, ich komme schon in Schwärmen. Ja, aber wir müssen weiter. Wir gehen dann runter zur Davidstadt, über die Straße, runter. Ja, und erst in den vergangenen Jahren hat man dort ein Haus nach dem anderen aufgekauft. Über Mittelsmänner in Amerika. Und jetzt wohnen dort orthodoxe Juden. In der Davidstadt. Ist idyllisch. Und von dort aus, von Zion, wird die Erweckung gehen. Also nicht so sehr von den Säkularen hier. Heute ist es viel einfacher, säkulare Juden mit dem Evangelium zu erreichen, als Orthodoxe. Ist echt schwierig, aber es geht schon. Und wir haben sogar Hinweise, dass unter den Orthodoxen auch Bekehrte sind, die es geheim halten, damit sie nicht verfolgt werden. Aber von dort aus wird die Erweckung gehen. Der Eifer des Herrn der Heerscharen wird solches tun. Die 144.000, ich wiederhole nochmals, ein Drittel der Bevölkerung Israels nach Sacharja 13,8 wird sich bekehren. Nach den heutigen Zahlen wären das schon mehr als 2 Millionen. Das ist grandios. Wir haben keine Verheißung, dass ein Drittel der Schweiz sich noch bekehren wird. Nein, wir sind eine Minorität, die zu dem Herrn und seinem Wort halten. In der Schweiz. Und in Deutschland wisst ihr es genau, wie es ist. Kommt noch darauf an, wo genau, ja. Die da Hamburg da oben, die klagen mir immer, wir sind so einsam und es ist so schwierig hier und so. An anderen Orten gibt es eine Versammlung nach der anderen, von einem Dorf und dort und da und da und da, ja. Aber wir sind trotzdem Exoten, eine Minorität. Es gibt keine Verheißung, dass ein Drittel von Deutschland sich noch bekehren wird. Aber ein Drittel von Israel im Land. Und dann eben noch der Überrest im Ausland, der dann am Schluss noch zurückkehrt. Nach 5 Mose 30, 1 bis 2 und Hesekiel 38, ganz am Schluss. Wenn Gott sagt, er wird noch die zurückgeblieben sind, wird er auch noch holen. Nach der Wiederkunft Christi. Ja, und ganz wichtig ist also, aus diesem Überrest wird auch die künftige Tempelbewegung kommen. Denen wird der dritte Tempel ein Anliegen sein. Aber die werden verstehen, dass diese Opfer, auch das Opfer der roten Kuh und so weiter, das sind alles Bilder, die hinweisen auf das eine Opfer des Messias nach Jesaja 53. Wo es heißt, wenn seine Seele das Schuldopfer gestellt haben wird. Das steht für Schuldopfer Ascham, Ascham, das ist in 3. Mose 5 das Wort, der Fachbegriff für das Schuldopfer. Also war klar, der Messias wird als Mensch sterben und die Tieropfer erfüllen. Und wir werden verstehen, ja, und diese Opfer im dritten Tempel, die weisen hin auf das eine Opfer des Messias vor den Toren Jerusalems. Um unsere Übertretung willen war er verwundet. Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm. Und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Hier sieht man ein Modell von dem dritten Tempel mit dem Altar. Und ich kann Ihnen auch ganz genau sagen, heute kennen wir das ganze Layout des einzigen Tempels. Wir wissen auf dem Tempelplatz genau, welche Quadratmeter, wo welches Gebäude, wo welches Gerät war. Also wenn wir zusammen auf den Tempelplatz gehen, kann ich Ihnen zeigen, hier sehen Sie den Felsendom. Da war das Allerheiligste auf dem Felsen gebaut. Man sieht sogar noch die Vertiefung der Bundeslade. Und da vorne im Osten der Kettendom. Und gerade da beim Kettendom, da war der Brandopferaltar. Also wird man einfach die Steine schnell nach Hügel. Ich habe es erklärt, wie es geht. Rüberbringen. Da kann man schon mal mit dem Opferdienst beginnen, bevor das Tempelhaus da ist. Das kann ruckzuck, zack, zack gehen. Ja, es war eine Sehnsucht von 2000 Jahren, der Bau des dritten Tempels. Man hat im Judentum täglich gebeten, Yehi Ritzon Lefanecha, Adonai Eloheinu, Sheyebane, Beta Mikdash, Bimhirut Beyamenu. Möge es dein guter Wille sein, Herr, unser Gott, dass der Tempel in Eile gebaut wird in unseren Tagen. Es wurde nie erhört. Durch die Jahrhunderte hindurch. Dann wurden es Jahrtausende, höchstermaßen. Aber dann kam 1967, der zweite Versuch, Israel total zu vernichten. Am dritten Tag war der Tempelberg wieder in jüdischer Hand. Das war unglaublich. Dieser Ruf, Har Habayit Beyadenu, der Tempelberg in unserer Hand. Einer dieser Fallschirmspringer, die da zu Fuß über Stephanstor eingedrungen sind, das war Yisrael Ariel, ein Soldat. Er stand da, am Ort, wo die Väter angebetet haben. Das hat ihn so bewegt und als junger Soldat, dass er dann eine Bibelschule besucht hat, also man sagt eine Yeshiva, das ist eine Rabbinerschule, ist dann Rabbiner geworden und Gründer des Tempelinstituts in Ost-Jerusalem, wo die Tempelgeräte hergestellt werden. Das ist also nicht mein großer Bruder. Ja, das ist Israel Ariel. Und hier sieht man den siebenarmigen Leuchter aus Gold, bereit für den Dienst im dritten Tempel. Kein Modell. Der ist für den Dienst bereitet. Der erste goldene Leuchter Israels für den Tempel seit dem Jahr 70 nach Christus. Nun, ich habe gesagt, die 70. Jahrwoche wird beginnen durch einen Bundesschluss. Daniel 9, 27. Und er wird einen festen Bund mit den vielen schließen für eine Jahrwoche. Und zur Hälfte der Jahrwoche wird er Schlachtopfer und Speisopfer aufhören lassen. Wer ist er? Es ist nicht so einfach. Sie müssen wirklich den Text lesen, nochmals lesen, nochmals lesen. Wenn er steht, dann müssen Sie einfach die Person finden, die vorher erwähnt worden war. Und wirklich im Text vorher steht, der Messias wird kommen, 69 Jahrwochen, und dann wird der Messias ausgerottet werden. Und nichts haben. Sterben, kein Reich aufrichten. Und dann heißt es, und das Volk des kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Dieses Volk war das römische Volk, das im Jahr 70 die Armee Roms, die Stadt Jerusalem und den Tempel zerstört hat. Und dann heißt es, aber dann wird eine Kette von Krieg und Verwüstung über Jerusalem kommen bis in die Endzeit. Und dann kommt, und er wird einen festen Bund. Wer ist jetzt er? Ich habe es doch gesagt. Das Volk des kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Der kommende Fürst, das ist einer aus dem Römischen Reich. Nicht der römische Fürst wird Jerusalem zerstören im Jahr 70, sondern das Volk des kommenden Fürsten. Und dieser kommende Fürst wird dann hier beschrieben, er wird einen festen Bund mit den vielen schließen. Und sehen Sie, wie gut sind wir so lange zusammen. Ist ja unglaublich, was wir in Stunden jetzt investiert haben für Bibelstudium. Und wir haben doch gehört über die Akteure der Endzeit, das Tier aus dem Meer, der kommende Diktator des Westens. Er ist dieser kommende Fürst. Hat viele Namen, verschiedene Namen. Er wird einen festen Bund mit den vielen, Rabbim, und ich habe gesagt im Buch Daniel, die vielen, schauen Sie nach, wo das vorkommt, ist immer die Masse des jüdischen Volkes. Ein fester Ausdruck. Also, er wird mit Israel, mit der Masse des jüdischen Volkes, einen Bund schließen. Für eine Jahrwoche, 7 Jahre. Aber diese Jahrwoche wird zweigeteilt und zur Hälfte der Jahrwoche wird er Schlachtopfer und Speisopfer aufhören lassen. Wieso? Weil dieser kommende Diktator wird seinem Freund, dem Antichristen in Israel, der die Herrschaft übernehmen wird, er wird genannt der König in Daniel 11, 36 bis 39. Das ist das Tier aus der Erde, kennen wir. Jetzt setzen wir alles zusammen, was wir schon wissen, mit Neuem. So kommen wir weiter. Und Wissensinseln verdichten sich zusammen und dann gibt es so Landbrücken. Wir werden sehen, es geht immer flotter, bis morgen. Und der Antichrist, das ist das Tier aus der Erde, das ausschaut wie ein Lamm, redet wie ein Drache. Es ist der falsche Prophet, es ist der König im Land Israel. Der Diktator wird seinem Freund sagen, das sprechende Bild, stell es auf im Tempel, dann haben wir Ruhe von diesen aus der Tempelbewegung. Dann können sie nicht mehr opfern. Der Tempel ist unrein. Dann brechen sie ab, die stoppen. Und zur Hälfte der Jahrwoche wird er Schlachtopfer und Speisopfer aufhören lassen. Das ist ein Feind der Tempelbewegung. Und wegen der Beschirmung, der Gräuel, wird ein Verwüster kommen. Der Gräuel? Nun, der Herr Jesus sagt in Matthäus 24, 15, schlagen Sie mal auf. Das sind so Dinge, die muss man genau anschauen im Bibeltext. Und dann checkt man es. Ich war der Herr Jesus sagt in Matthäus 24, 14, und dieses Evangelium des Reiches wird auf dem ganzen Erdkreis gepredigt werden. Alle Nationen, Ethnos, haben wir gesehen, größte soziale Einheit, zum Zeugnis. Und dann wird das Ende kommen. Das Ende, streichen Sie sich das an, wiederholt in Matthäus 24. Das Ende, das ist wirklich die Zeit der letzten 3,5 Jahre. Die große Drangsal. Das ist das Ende der Endzeit. Wir sind jetzt schon in der Endzeit. Aber das Ende, das ist noch nicht. Das wird dann sein. Und dann steht Vers 15, wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, von dem durch Daniel den Propheten geredet ist, stehen seht an heiligem Ort. Wer es liest, beachte es. Dann sollen die, die in Judäa sind, in die Berge fliehen. Wer auf dem Dach ist, steige nicht hinab, um die Sachen aus seinem Haus zu holen. Und wer auf dem Feld ist, kehre nicht zurück, um sein Oberkleid zu holen. Wehe aber den Schwangeren und den Stillenden in jenen Tagen. Betet aber, dass eure Flucht nicht im Winter stattfindet, noch am Sabbat. Denn dann wird große Drangsal sein, wie sie seit Anfang der Welt bis jetzt nicht gewesen ist und auch nicht wieder sein wird. Und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch errettet werden. Aber um der Auserwählten willen werden jene Tage verkürzt werden. Also der Jesus sagt, das Zeichen wird sein, der Gräuel der Verwüstung, von dem Daniel spricht, an heiligem Ort. Und sehen Sie hier, da geht es um den Gräuel. Und wegen der Beschirmung der Gräuel wird ein Verwüster kommen. Das heißt, dieses Götzenbild wird auslösen, weil die Masse das akzeptieren wird, dass dann ein Verwüster über Israel kommt. Und darum ist es der Gräuel der Verwüstung. Gräuel ist ein Wort, das im Alten Testament wiederholt verwendet wird, gerade für Götzen. Also der Gräuel der Verwüstung, das ist ein Götzenbild, das die Verwüstung auslöst. Und hier lesen wir, und wegen der Beschirmung der Gräuel wird ein Verwüster kommen. Was heißt Beschirmung der Gräuel? Das ist echt ein schwieriger Text, ich sag's Ihnen. Und darum eine gute Übersetzung ist schon wichtig. Also mit guten Nachrichten so. Nein, das geht gar nicht. Das waren Leute, die haben ja keine Ahnung von geistlichen Zusammenhängen und Heilsgeschichte und so weiter. Das ist eine Übersetzung von liberalen Theologen. Und Sie können sich merken, die Theologen logen. Ich meine speziell die Liberalen, nicht wahr? Aber nicht alle sind liberal. Ja gut, aber nein, nicht gut. Schlecht. Eine genaue Übersetzung, gerade wie die Elberfelder, das trifft sehr genau nach dem Hebräischen übersetzt. Und wegen der Beschirmung der Gräuel wird ein Verwüster kommen. Beschirmung, oder Flügel zum Schutz, das bedeutet die Masse in Israel, die den Antichristen akzeptieren wird als Messias. Er kann Feuer vom Himmel holen. Sein Götzenbild spricht. Das ist nicht Götzendienst. Die werden sagen, das ist richtig, was er macht. Dass er das aufstellt. Und weil sie das eben quasi schützen und sagen, das ist richtig, deswegen kommt die Katastrophe. Wir werden sehen, von Norden. Ein Verwüster wird kommen. Und zwar so katastrophal. Und zwar bis Vernichtung und Festbeschlossenes über das Verwüstete ausgegossen wird. Wie Flüssigkeit, wie Wasser, alles überströmen. Ja? Aber wenn Sie jetzt genau lesen, haben Sie noch was gemerkt. Ich bin einfach darüber hinweggegangen. Aber nicht, weil ich täuschen wollte, sondern man muss ja eins ums andere aufbauen. Haben Sie gemerkt, hier steht, dass in der Mehrzahl wegen der Beschämung der Gräuel. Aber der Jesus sagt in Matthäus 24, wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, von dem durch Daniel den Propheten geredet ist, stehen seht an heiligem Ort. In der Einzahl. Nun, es werden zwei Gräuel sein. Einerseits das Götzenbild, das ihr aufstellen wird, wie damals Antiochus Epiphanes. In Daniel 11, in den schon erfüllten Versen, wird diese Prophetie genannt, die hat sich schon längst erfüllt, dass Antiochus Epiphanes von Syrien, der hatte ein Götzenbild mit seinen eigenen Gesichtszügen als Jupiterstatue aufstellen lassen auf dem Tempelplatz, beim Altar. Er hat ein Schwein opfern lassen und so hat er den Tempeldienst damals gestoppt. Und das wird genannt Gräuel. Und so wird der Antichrist, dieses sprechende Götzenbild, beim Altar, also Sie wissen jetzt wo, da beim Kettendom, ja, nach Osten, Sie wissen jetzt wo, welche Quadratmeter. Ja, dort wird er das aufstellen und das werden die Leute sehen, von außen. Aber er selber, der Antichrist, wird in das Allerheiligste hineingehen, von dem dritten Tempel, und sagen, er ist Gott. Aber da geht keiner nach. Niemand hat ein Recht, ins Allerheiligste hineinzugehen. Er wird sagen, ich bin Gott. So steht es in 2. Thessalonicher 2. Er setzt sich in den Tempel, griechisch Naos, das meint das eigentliche Tempelhaus, nicht Hieron. Das ist der ganze Tempelbezirk. Muss man unterscheiden im Neuen Testament. Und ins Allerheiligste, das sieht man nicht. Also es sind zwei Gräuel. Einen sieht man, den anderen sieht man nicht. Und den weiß man. Aber die Masse wird sagen, das ist richtig. Es heißt ja in Psalm 110, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde lege als Schemel deiner Füße. Der Messias wird von dem Herrn aufgerufen, sich zu seiner Rechten zu setzen. Also er soll sich ins Allerheiligste setzen. Das sind zwei Gräuel. Und wenn die Masse sagen wir, das ist richtig, dann beschämen sie die Gräuel. Aber ein Gräuel kann man sehen, das Götzenbild. Und der Jesus sagt zu seinen Jüngern, die eben damals als messiasgläubige Juden da standen, als Beispiel für die spätere Generation, die wie sie an den Messias Jesus glauben werden, nach der Entrückung der Gemeinde. Und der Herr sagt, wenn ihr den Gräuel der Verwüstung seht, den heiligen Ort, dann sollen die, die in Judäa sind, auf die Berge fliehen. Und dann kommt die große Drangsal. Und die bringt die Menschheit an den Rand der Selbstvernichtung. Der Herr sagt, wenn jene Tage nicht verkürzt würden, nämlich auf 3,5 Jahre, dass es nicht länger gehen darf, würde kein Fleisch gerettet werden. Es ist nicht keine Seele gerettet, sondern kein Fleisch. Das heißt, kein Mensch würde überleben. Unglaublich, nicht wahr? Und die müssen dann fliehen. Wir werden das noch sehen, was das bedeutet. Aber jetzt ist klar, wegen der Beschirmung der Gräuel wird ein Verwüster kommen und er wird eine Katastrophe bringen. Und zwar bis Vernichtung und Festbeschlossenes über das Verwüstete ausgegossen werden. Wie eine Überschwemmung über das Land Israel. Der Antichrist kommt. Und nochmals, der Ausdruck Antichrist heißt der, welcher gegen den Christus, griechisch für Messias, ist. Aber Anti heißt eben nicht nur gegen, sondern auch anstelle von. Und darum bedeutet Antichrist auch gleichzeitig der, welcher sich an die Stelle des Christus, des Messias setzt. Das Tier aus der Erde, das wie ein Lamm aussieht, wie das Lamm Gottes, aber wie ein Drache spricht. Muss nur gut zuhören, merkt man sofort. Das ist nicht der Erlöser. Das ist nicht die Stimme des guten Hirten. Das ist die Stimme des Drachen. In 1. Johannes 2, Vers 18 sagte Johannes, Kindlein, es ist letzte Stunde. Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt. So sind auch jetzt viele Antichristen geworden. Übrigens, das habe ich ja gar nicht erwähnt. Es gibt ja die Leute, die sagen, im Neuen Testament ist Endzeit schon seit dem 1. Jahrhundert. Da steht's ja. Kindlein, es ist die letzte Stunde. Er sagt ja, es ist die letzte Stunde. Wir sind dann in den 90er Jahren des 1. Jahrhunderts. Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt. Nun, ein kleines, feines Detail. Im Griechischen steht nicht, Kindlein, es ist die letzte Stunde. Mit Artikel, sondern es heißt, Kindlein, es ist letzte Stunde. Und es ist sehr wichtig zu beachten, wann der bestimmte Artikel im Griechischen steht und wann nicht. Zum Beispiel der Glaube, das ist immer wieder typischerweise das Glaubensgut. Aber Glaube, an vielen Stellen ohne Artikel, in der Elbenfelder wird das manchmal dann gekennzeichnet, dann weiß man, das ist der persönliche Glaube, das persönliche Vertrauen. Und wenn es hier steht, es ist letzte Stunde, dann heißt das, unsere Zeit hat den Charakter der antichristlichen Zeit, der letzten Stunde. Warum? Weil jetzt schon viele Antichristen gekommen sind, ihr Lehrer. Aber er sagt hier nicht, es ist die letzte Stunde. Das wird erst sein, wenn der Antichrist kommt. Darum sagt er, und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt. Und er sagt, Kindlein, schon jetzt hat unsere Zeit die Kennzeichen, den Charakter der letzten Stunde, weil so viele Antichristen, solche Irrlehrer, die Jesus Christus, seine Gottheit und wahren Menschheit leugnen, da sind. Also die Stelle sagt nicht, damals war die Endzeit, sondern damals spürte man schon den Charakter der antichristlichen Zeit, wenn der Antichrist kommt. Und ich habe hier ein paar Stellen zusammengestellt, wo der Antichrist erwähnt wird. Ich habe wiederholt gesagt, Daniel 11, 36 bis 39, der König im Land Israel, dann Jesaja 30, 33, auch der König, einfach ohne Einführung, der König. Sacharja 11, 15 bis 17, der törichte Hirte, im Kontrast zum guten Hirten, der törichte Hirte. Johannes 5, 43, ich komme gleich darauf zurück. 2. Thessalonicher 2, 3 bis 12, der Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens, der sich in den Tempel setzt. Dann eben 1. Johannes 2, 18, dass der Antichrist kommt. Eine ganz bestimmte Person. Dann Offenbarung 6, 1 bis 2, das erste Siegel, der Reiter auf dem weißen Pferd, das ist nicht Christus, der später auf dem weißen Pferd kommt, sondern es ist der Antichrist, der sich so ausgibt als, das ist das erste Gericht. Deshalb sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft des Irrwahns, dass sie alle der Lüge glauben. Und dann Offenbarung 13, 11 bis 18, das Tier aus der Erde, dann 16, Vers 13, der falsche Prophet, 19, Vers 19, 20, der falsche Prophet. In Johannes 5, 43 sagt der Herr Jesus zu den Führern des Judentums damals: Ich bin in dem Namen meines Vaters gekommen und ihr nehmt mich nicht auf. Wenn ein anderer in seinem eigenen Namen kommt, den werdet ihr aufnehmen. Das ist schrecklich. Wenn man die Wahrheit ablehnt, auch heute, wenn man das Evangelium ablehnt, dann wird man offen für Verführung. Der Herr sagt, ihr habt mich, den Messias, abgelehnt. Und darum wird ein anderer kommen. Den werdet ihr aufnehmen. Sehr, sehr ernst. Ein Grundsatz, den wir hier lernen. Aber eben, es wird zu diesem Bund kommen von einer Jahrwoche, wie wir gesehen haben. Und das Kennzeichen für die große Drangsal, das wird eben sein, das Götzenbild, der Gräuel, der Verwüstung, man kann auch übersetzen, das Verwüstung bringende Götzenbild, wird auf dem Tempelplatz aufgestellt werden. Und hier sehen Sie nochmals, wo. Wenn Sie nächstes Mal auf den Tempelberg gehen, dann wissen Sie, wo. Dort beim Altar. Und dann hat der Jesus gesagt, dass alsdann die Judäer sind auf die Berge fliehen. Und es ist also so, ach, da ist der Pfeil verschoben. Es sollte also von der anderen Seite des Toten Meeres. Ja, das ist eben Computer. Ich muss das später korrigieren. Also von der anderen Seite, von der israelischen Seite, da aus Judäa flieht der Überrest hinüber auf die Berge und dann auf die Berge von Moab in Jordanien. Am Toten Meer. Und nicht alle 144.000 werden fliehen, sondern die, die in Judäa sind. Ein Überrest in Jerusalem wird bleiben während der Drangsal, auch im Land. Aber eben ein Teil wird hinübergehen und es wird dann so kommen. Daniel 11, 1 bis 35, alles erfüllt. Und dann springt die Prophetie in die Endzeit, wird dort auch gesagt. Es verzieht sich noch bis zur Zeit des Endes. Und dann wird in 36 bis 39 der König beschrieben, der Antichrist, Herrscher im Land. Und dann in Vers 40, und auch da wieder eine genaue Übersetzung ist jetzt wichtig. Und zur Zeit des Endes, in der Endzeit, wird der König des Südens mit ihm zusammenstoßen. Und der König des Nordens wird gegen ihn anstürmen. Nun, ich habe schon gesagt, aus der erfüllten Prophetie, Daniel 1, 11, 1 bis 35, wissen wir, der König des Südens war immer Ägypten. Und der König des Nordens immer Syrien, Großsyrien. Also, es wird zu einer Konfrontation kommen. Ägypten wird gegen Israel militärisch stoßen. Kommt wieder zu einem Konflikt. Heute besteht ein kalter Friede, aber eben der König des Südens wird mit ihm, dem Antichristen, zusammenstoßen. Und diese Ablenkung im Süden wird dazu führen, dass der König des Nordens dann seinen Schlag, die Katastrophe von Norden, auslöst. Der König des Nordens wird gegen ihn anstürmen. In der erfüllten Prophetie war der König des Nordens dieses Gebiet Syrien, Libanon, das ist Wiederholung, aber Sie werden sehen, jetzt kennen Sie es dann auswendig. So wie ich, ja. Syrien, Libanon, Türkei, Aserbaidschan, Turkmenistan, Usbekistan, Tadschikistan, Afghanistan, Pakistan, Iran, Irak. Sie sehen, so gesagt, das ist flott. Dieses islamische Gebiet wird sich zusammentun. Und Sie wissen, in diesem Gebiet vor Jahren entstand der IS mit einem unglaublichen Erfolg. Und natürlich muss man sofort darauf schauen. Der König des Nordens kommt von dort. Aber der wurde dann zusammengeschlagen. Und gerade von Leuten aus diesem Gebiet. Muslime gegen Muslime, ja. Warum? Waren die Gegner eines islamischen Staates? Nein, so kann man das nicht sagen. Kommt nicht mehr darauf an, wer. Aber Erdogan, der möchte eigentlich schon das Kalifat des Osmanischen Reiches, der Türken, wieder zurückhaben. Aber dann möchte er der König des Nordens sein und nicht der Führer von IS. Ja, aber die Taliban, die wollen doch auch einen islamischen Staat. Ja, aber die Taliban möchten auch das Sagen haben. Und der Iran, ja, das ist doch die, das ist ein islamischer Staat. Ja, aber die möchten das, die Mullah möchten das Sagen haben. Und darum kämpfen die gegeneinander. Und plötzlich kommen die dann mal auf die Idee, wieso kämpfen wir eigentlich gegeneinander? Ich weiß auch nicht. Ja, wollen wir nicht das Gleiche? Ja, was wollen wir eigentlich? Israel vernichten. Ja, das wollten wir auch immer. Ja, aber wieso kämpfen wir gegeneinander? Wir könnten doch einfach zusammengehen. Das stimmt. Aber gut, ihr seid Schiiten da im Iran. Wir sind Sunniten. Das geht nicht so gut zusammen. Gleichen Koran, aber wir haben nicht den gleichen Hadith. Ja, dann kann der Iran sagen, aber wir haben doch jetzt jahrelang die Hamas im Gazastreifen unterstützt. Das sind Sunniten. Wir haben ihnen so viele Raketen geschickt, damit sie Israel zerstören können. Die Zusammenarbeit geht zwischen Sunniten und Schiiten. Nicht wahr? Im Sinn, der Feind meines Feindes ist mein Freund. Haben Sie es gecheckt? Ja, genau so geht das. Hezbollah, das sind Schiiten im Libanon. Aber das können wir mal auf die Seite tun. Hauptsache ist Israel vernichten. Und die werden sich zusammentun. Bis jetzt hat Gott das nicht erlaubt. Er hat sie immer streiten lassen. Das ist ganz typisch für Ismail. Und von dort aus ist der Islam ja gekommen, von der saudischen Halbinsel, aus den ismailitischen Stämmen. Und Gott hat gesagt in 1. Mose 16, Ismail ist ein Weltesel von Mensch und er streitet mit seinen Brüdern. Das ist so, die streiten immer im Islam miteinander. Aber die können auch mal Frieden schließen zwischendurch. Und das werden sich zusammentun zu diesem schrecklichen König des Nordens. Also, wir halten fest, der König des Nordens in Daniel, das ist Großsyrien. Der König des Nordens wird auch in Jesaja und Micha beschrieben. Genau das Gleiche, aber unter einem anderen Namen. Dort wird der König des Nordens genannt Assyrien. Mit dem Reichnamen aus dem Kerngebiet Nordirak, Syrien. Und in Joel, im Buch Joel, wird dieser Feind genannt einfach der von Norden kommende. Ja, da sehen Sie, Assyrien, Nordirak, Syrien. Der IS ist genau daraus gekommen, Nordirak, Syrien. Darum, das war schon wichtig, dass man den IS damals beachtet hat. Und er ist nicht einfach weg. Nur, die werden sich alle einigen und zusammentun. Aber glücklicherweise noch nicht jetzt. Warum? Ja, im letzten Vortrag haben wir gesehen, dass der Herr langmütig ist. Er verzögert nicht. Und darum ist es noch nicht gekommen. Aber die Schachfiguren sind aufgestellt. Also, wir haben gesehen, eine Ablenkung im Süden. Ägypten, der König des Südens, stoßt mit dem Antichristen von Israel zusammen. Und dann kommt die Katastrophe von Norden. Hier wird eine Bibelstellensammlung, die diesen Angriff von Norden beschreibt. Und zwar klar beschreibt über dem Landweg. Und zwar eben vom Norden hier, Syrien, Libanon, nach Israel. Und noch mehr, auch über den Landweg hier, über den Norden von Jordanien. Das Gebiet, das in der Bibel genannt wird, Ammon. Und noch mehr, die Bibel beschreibt, und sie kommen auch mit Schiffen auf dem Mittelmeer. Also drei Fronten. Und das steht so in Daniel 11, 14 bis 41. Aber das lese ich jetzt nicht vor, weil sie brauchen eine Erholung. Ja, ich eigentlich auch. Und es ist immer ein Risiko, wenn man dann noch was spielt. Ich war andere Künstler, die können einfach ihr Stück spielen und keinen Vortrag halten. Und solche Vorträge, die brauchen schon Kraft. Und dann das noch dazu. Das ist immer ein Risiko. Aber ich bin risikofreudig und darum, ich übrigens auch, wenn ich Klavier spiele, das ist für mich nicht so schlimm, wenn ich zwischendurch daneben lange. Das war sehr üblich bei den früheren älteren Pianisten, die haben das ohne Problem gemacht. Auch Yehudi Menuhin hat Fehler gemacht in Konzerten. Warum? Weil er eher ausdrucksvoll spielen wollte. Und man kann schon so spielen. Es gibt Leute, die spielen perfekt. Es reißt einen nicht vom Hocker. Er macht einfach alles richtig. Aber da ist kein Impetus. Und wenn man alles reingibt, dann schlägt man auch daneben. Ja, und jetzt möchte ich gerne Meditation de Thais von Jules Massenet spielen. Keine Angst, das hat nichts zu tun mit transzendentaler Meditation. Es ist französisch. Meditation, das heißt auf Französisch in unserem Sinn hier, Nachdenken. Eine Bibelstunde nennt man Meditation de la Parole. Das Wort studieren. Und Meditation du Thais heißt Thais denkt nach. Das ist ein schönes Violinstück, das wird oft als Zugabe bei Violinkonzerten gespielt. Aber es wird nicht erklärt, was das bedeutet. Also wenn man herumhört, manche kennen das und von Konzerten und von YouTube gibt es weltbeste Geiger und Geigerinnen, die das spielen, Thais. Schönes Stück, aber niemand sagt, was es bedeutet. Ich erkläre es Ihnen. Thais gab es wirklich. Das war eine Frau um 300 nach Christus im Römischen Reich. Sie war Priesterin in einem Venustempel. Jetzt wissen Sie, eine schreckliche Frau. Sie war eine Prostituierte. Und die wurde mit dem Evangelium konfrontiert, mit der frohen Botschaft. Und im Stück hören Sie am Anfang eine ganz feine, schöne Melodie. Und das bedeutet das Evangelium. Die frohe Botschaft ist einfach schön, nur zum Hören. Also hat Gott die Welt geliebt, dass es einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an den Glauben nicht verloren gehe, so ein ewiges Leben habe. Und sie hört das. Ist berührt. Aber dann bricht ein innerer Kampf aus. Sie weiß, wenn ich mich bekehre, dann wird das mein ganzes Leben vollkommen umkrempeln. Ich muss einen Bruch machen mit meiner Vergangenheit. Und das ist eine Entscheidung. Das ist nicht einfach so, ja, ich halte die Hand hoch. Ich werde nicht heute Abend fragen, wer möchte Jesus annehmen? Hand hoch. Wow, und dann schreibe ich ins Büchlein, das waren bestimmt 30 Leute, die sich bekehrt haben heute Abend. Toll. Nein, davon halten wir gar nichts. Das muss eine wirkliche Entscheidung sein, eine Umkehr. Und jetzt im Stück hören Sie dann, das gibt einen inneren Kampf. Die Thais, es zerreißt sie fast innerlich. Ich mache die Geige nicht kaputt. Aber Sie sehen, man kann doch einiges an Kraft auch auf diesem Instrument einbringen. Und dann ist es so, sie bricht durch, sie bekehrt sich. Und jeder wird wissen, jetzt hat sie sich bekehrt. Und dann kommt wieder die Anfangsmelodie, das Evangelium. Und am Schluss hört es so auf, man drückt die Saiten nicht mehr auf die Finger nicht mehr auf die Saiten, legt sie nur auf, und das sind dann Flageolett-Töne. Man kann ganz hohe, feine Töne erzeugen. Und das bedeutet, Thais kommt innerlich zur Ruhe. Frieden mit Gott durch Jesus Christus. Und wenn man das so hört und das weiß, dann hört man das Stück ganz anders. Hat plötzlich Sinn und ist nicht einfach Unterhaltung. Ja, also, ich hoffe, das geht. So, jetzt mögen Sie nochmals. Ja, wir waren bei dem katastrophalen Angriff aus dem Norden. Daniel 11, 40, nach der Ablenkung aus dem Süden, geht es weiter in Vers 40. Und der König des Nordens wird gegen ihn, den Antichristen, anstürmen mit Wagen und mit Reitern auf dem Landweg und mit vielen Schiffen. Wie Sie sehen auf der Karte, auf dem Meeresweg. Und er wird in die Länder eindringen. Die Länder. Also nicht nur Israel kommt dran, sondern auch andere. Ja, es gibt so freche Länder, die sind ausgeschert. Mögen Sie sich noch erinnern, Psalm 83. Da haben wir doch gesehen, welche Länder haben versucht, Israel zu vernichten. Und da war Ägypten mit dabei, Jordanien mit dabei und die saudische Halbinsel mit dabei. Aber jetzt hat sich was geändert. Ägypten hat Frieden geschlossen, Jordanien hat Frieden geschlossen. Komisch. Nein, gar nicht komisch. Das musste kommen. Das war so und hat sich erfüllt, wie ich gezeigt habe, nicht wahr? 48, 49, 67, 73. Aber die Dinge haben sich verändert aus verschiedenen politischen Gründen. Und jetzt werden Sie sehen, der König des Nordens greift Jordanien an. Und er wird Ägypten angreifen. Und bei dem König des Nordens sind die Arabischen Emirate nicht dabei. Saudi-Arabien auch nicht. Und da bahnt sich ja bereits was an. Das ist nun sehr wichtig mit Trump und was da kommen wird. Die Dinge verändern sich. Total. Ja, also, er wird in die Länder eindringen und wird sie überschwemmen und überfluten. Da werden Länder bestraft werden für ihre Friedenshaltung gegenüber Israel. In die Länder eindringen und wird sie überschwemmen. Ach, wieder Wasser. Ich meine, wir haben schon gehabt, ausgegossen werden, Daniel 9. Hier wieder überschwemmen und überfluten. Der wird wieder eben als Wasserstrom beschrieben. Und er wird in das Land der Zierde eindringen. Das ist nicht die Schweiz. Das ist das Land Israel in der Bibel. Das Land der Zierde. Das Land Gottes. Er wird in das Land der Zierde eindringen. Und viele Länder werden zu Fall kommen. Also noch weitere. Diese aber werden seiner Hand entrinnen. Edom und Moab. Mitteljordanien, Moab, Südjordanien, Edom. Und die vornehmsten der Kinder Israel, der Kinder Ammon. Ammon ist das Gebiet nördlich vom Toten Meer in Jordanien. Der Hauptstadtname Amman kommt noch von Ammon. Ja? Und da wird nur die Oberschicht davon kommen. Und die kommen dran. Weiter. Und er wird seine Hand an die Länder legen und das Land Ägypten wird nicht entrinnen. Sie sehen, da gibt es einen innerislamischen Konflikt. Aber Ägypten ist einen anderen Weg gegangen. Und er wird die Schätze an Gold und Silber und alle Kostbarkeiten Ägyptens in seine Gewalt bringen. Ja, die müssen ihre Armee finanzieren. Die nehmen dann die Reichtümer von Ägypten aus. Und Libyer und Sudaneser werden in seinem Gefolge sein. Libyen, das Land neben Ägypten, wird mit dem König des Nordens zusammengehen. Das passt, ja? Und Sudan, da steht Kusch. Kusch ist in der Bibel einfach das Land südlich von Ägypten. Das ist Sudan und im weiteren Sinn dann sogar Äthiopien. Ja, und da haben wir auch islamisches Gebiet. Und so wird Ägypten eingekreist sein durch Libyen und Sudan. Aber es passt alles. Und dann geht es aber weiter. Aber Gerüchte von Osten und von Norden her werden ihn erschrecken und er wird ausziehen in großem Grimm, um viele zu vernichten und zu vertilgen. Zwei Dinge machen Angst. Es ist also diese große Armee durchs Land Israel hindurch. Wir werden noch sehen, was da Schreckliches geschehen wird. Und dann gehen sie weiter nach Ägypten, um eben einfach Reichtum, Armee, Finanzierung zu sichern. Aber da wird etwas gehört aus dem Norden. Aus dem Norden von Ägypten. Nun, das ist das Römische Reich, das ja verbündet sein wird mit Israel und dem Antichristen. Es ist ein militärisches Bündnis zum Schutz gegen die Gefahr von Norden. In Jesaja 28 wird von diesem Bündnis gesprochen als einem Bund mit dem Tod und mit dem Totenreich, um sich dort in Sicherheit zu bringen. Das heißt, der kommende Diktator wird bezeichnet als der Tod und sein Reich der Scheol. Das passt zu einem Reich, das die Kinder einfach so bereit hingibt in den Tod. Schrecklicher Name für Europa. Der Scheol. Und der Chef, der Tod. Nun, die müssen eingreifen, die müssen ihre Truppen verschieben in den Nahen Osten, um Israel und dem Antichristen beizustehen. Das ist Paktpflicht. Und dann ist aber noch etwas Beängstigendes, Gerüchte von Osten. Und nach Offenbarung 16 werden die Könige von Sonnenaufgang auch in den Krieg eintreten. In Offenbarung 16,16 heißt es, und zwar ausdrücklich von den Truppen des Römischen Reiches, es wird dort gesagt, die Armeen des Erdkreises werden versammelt werden. Und das ist griechisch Oikumene. Das ist nicht einfach die ganze Welt. Oikumene, das ist das Römische Reich. Lukas 2, Weihnachtsgeschichte. Ein Erlass von Kaiser Augustus, den ganzen Erdkreis einzuschreiben. Der hat nicht die Indianer eingeschrieben, sondern die Oikumene. Das ist das Römische Reich. Das ist die Bezeichnung. Oikumene heißt, hat übrigens schlechte Nachricht für Flacherdler, der Erdkreis. Ja? Auf Griechisch Oikumene hat nichts von Kreis drin. Das heißt einfach das bewohnte Festland. Ein fester Begriff in der Bibel für das Römische Reich. Die werden versammelt nach Hamagedon. Offenbarung 16,16. Und er versammelte sie an den Ort, der auf Hebräisch Hamagedon heißt. Das ist diese riesige Ebene, die auch heißt die Ebene Jezreel. Im Norden von Israel, in Galiläa, im Hinterland von Haifa. Hamagedon, 740 Quadratkilometer. Als Vergleich, Bundesland Bremen, 404. Kanton Solothurn in der Schweiz, 791 Quadratkilometer. Einfach damit man ein bisschen Größenvergleiche hat. Aber in dieser Zeit wird es ja nicht mehr regnen, sagt Offenbarung 11. Und darum wird dieses Landwirtschaftsgebiet nicht gebraucht werden für Landwirtschaft, sondern als Aufmarschplatz dienen für die Armee des Westens. Und es ist so, in Haifa, da befindet sich der größte Militärschiffshafen Israels. Das heißt, wenn die Kriegsschiffe vom Westen nach Israel kommen müssen, dann müssen sie nach Haifa. Und im Hinterland ist die Ebene Hamagedon. Bietet sich richtig an, als Aufmarschplatz. Und in Hamagedon, sehen Sie hier, einer der größten Militärflugplätze. In Hamagedon, die Luftwaffe des Westens kann dort landen, wenn sie aufmarschieren. Das passt genau. Zur Zeit von Johannes war der große Hafen unten bei Jaffo, Jaffo Tel Aviv. Aber heute ist der Militärschiffshafen eben bei Haifa. Die müssen dorthin kommen. Und übrigens, dieser Flughafen, der ist auch jetzt aktiv. Hamagedon ist aktiv. Ich habe es gesehen. Die Kampfflieger von dort, von der Ebene Hamagedon, aufsteigen. Am Tag üben die, fliegen die bis, unter uns gesagt, nach in die Türkei. Wirklich. Die üben, fliegen bis in die Türkei, dann wieder zurück. Und nachts bombardieren sie die Festungen von Hezbollah im Libanon. So geht das. Hamagedon heute aktiv. Ja, und wie gesagt, Intervention aus dem fernen Asien. Offenbarung 16, 12. Und der sechste Engel goss seine Schale aus auf den großen Strom Euphrat und sein Wasser vertrocknete, auf dass der Weg der Könige bereitet würde, die von Sonnenaufgang hier kommen. Und die Chinesen, die bauen Straßen. Das glauben sie ja nicht. Von China her, durch Zentralasien. Ich habe das gesehen. In Tadschikistan, da. Wow, das sind Berge. So 6.000, 7.000 Meter. Und dort bauen die Chinesen wirklich super Straßen durch. Warum bauen die überall Straßen? Ja, weil sie gerne helfen. Ja, gut. Und wenn dann Armeen Bodentruppen verschieben müssen, dann sind diese Straßen auch schon da. Wie kommt man durch Tadschikistan durch? Das ist so ein unwegsames Gebiet. Die bauen. Auf dass der Weg der Könige bereitet würde von Sonnenaufgang. Und natürlich der Euphrat ist auch noch eine wichtige Grenze, ja, in Asien. Und der wird trocknet aus und die Armeen können sich so als Bodentruppen verschieben. Und nun der König des Nordens in Ägypten. Jetzt kommen die aus Europa, der Westen. Und die kommen aus dem Osten. Jetzt wieder seinen Standpunkt in Israel, in Jerusalem. Beim ersten Durchgang wird Jerusalem erobert. Sichern. Er geht zurück. Aber Gerüchte von Osten und von Norden her werden ihn erschrecken. Und er wird ausziehen in großem Grimm, um viele zu vernichten und zu vertilgen. Und er wird sein Palastzelt aufschlagen zwischen dem Meer und dem Berg der heiligen Zierde. Das Meer, das ist das Mittelmeer. Und der Berg der heiligen Zierde, das ist der Tempelberg in Jerusalem. Das heißt, er wird da zwischen Tel Aviv und Jerusalem seine Front aufbauen. Während im Norden der Westen die Front in Hamagedon aufbaut. Dazwischen gibt es einen Abstand. Sehen Sie, wenn Sie mal mitkommen, ich hole sie ab in Tel Aviv, in Ben-Gurion-Flughafen und dann gehen wir zum Bus und wir fahren dann vielleicht auch rauf über die A1 nach Jerusalem und dann erzähle ich Ihnen da über die Wälder, wie die aufgeforstet worden sind und so und dann kann ich Ihnen erzählen und das ist das Gebiet, wo der König des Nordens seine Front aufstellen wird. Genau da. Und ja, wir gehen dann auch hinauf nach Galiläa und ich zeige Ihnen die Ebene Hamagedon, wo die Truppen aufgestellt werden und den Flughafen dort zeige ich Ihnen. Ja, zwischen dem Meer und dem Berg der heiligen Zierde. Und er wird zu seinem Ende kommen und niemand wird ihm helfen. Es wird ein Weltkrieg sein von 1260 Tagen, 3,5 Jahre. Der Jesus sagt, wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Mensch überleben. Und Gott sagt in Sacharja 12, Vers 2, siehe, ich mache Jerusalem zu einer Taumelschale für alle Völker ringsum. Eine Taumelschale, das ist eine Schale. Und wenn Sie da Alkohol hineintun, dann geschieht zunächst mal noch nichts. Aber wenn Sie das alles trinken, dann fährt der Frontallappen und noch ein paar andere Regionen runter und man kann nicht mehr klar denken. Aber wenn Jerusalem zu einer Taumelschale wird, dann können diese Völker nur noch sagen, Al-Quds, der Kampf, der Dschihad um Jerusalem. Ja, so toben die Völker heute rund um Jerusalem. Heute, das ist wirklich so. Jerusalem ist eine Taumelschale, die können gar nicht mehr normal denken. Die Mullahs. Jetzt hat Israel ihnen die ganze Luftabwehr weitestgehend kaputt gemacht. Und jetzt sagen die, aber jetzt in nächster Zeit werden wir Israel ganz total vernichten. Der Tag ist jetzt ganz nahe. Okay, der Tag ist nahe, wo ihr Atomprogramm jetzt zerstört wird. Die können nur noch denken, Jerusalem, wir müssen den Weg nach Jerusalem öffnen, den Juden den Tempelberg wegnehmen. So geht das. Taumelschale. Wirklich, die sind verrückt nach Jerusalem. Jerusalem im Zentrum der Katastrophe. Sacharja 13, Vers 8 beschreibt es so, wenn der König des Nordens Israel überrennen wird. Weil Gottes schützende Hand wird weggehen, jetzt noch nicht. Die ist voll da. Also voll. Ganz eindrücklich, nicht wahr? Aber dann geht sie weg, wenn die Masse den Antichristen und sein Gräuelbild akzeptiert. Der Überrest, die Judäer, werden fliehen ins Ausland, und zwar nach Moab. Mögen Sie sich erinnern? Moab wird dem König des Nordens entgehen. Dort sind sie sicher. Merkt sie, wie die Puzzleteile zusammenpassen. Die Geografie im Prophetiestudium, das passt einfach total zusammen. Und es wird geschehen im ganzen Land, spricht der Herr. Zwei Teile davon werden ausgerottet werden und verscheiden. Das ist so furchtbar. Das hat sich noch nicht erfüllt. Das kommt noch. Und es würde nicht kommen, wenn das mit dem Antichristen nicht kommen würde. Das bringt die Katastrophe. Man kann nicht sagen, die Aliyah machen, die sind eigentlich da in die Katastrophe reingegangen. Nein, die sind zurückgekehrt in das Land ihrer Väter. Aber wenn der Antichrist angenommen wird, das ist die Katastrophe. Zwei Teile davon werden ausgerottet werden und verscheiden. Aber der dritte Teil davon wird übrig bleiben. Und ich werde den dritten Teil ins Feuer bringen und ich werde sie läutern, wie man das Silber läutert, und sie prüfen, wie man das Gold prüft. Es wird meinen Namen anrufen und ich werde ihm antworten. Ich werde sagen, es ist mein Volk. Und es wird sagen, der Herr ist mein Gott. Gott wird diesen Überrest als sein Volk annehmen. Sacharja 14, Vers 3. Und der Herr wird ausziehen und gegen jene Nationen streiten. Seine Füße werden an jedem Tag auf dem Ölberg stehen, der vor Jerusalem gegen Osten liegt. Dort wird die Front des Königs des Nordens sein, nicht wahr? Und der Herr wird kommen und wird diese Armeen vernichten. In Daniel 12 wird gefragt, wie lange werden diese Dinge dauern? Dann wird erklärt, 3,5 Jahre. Und es wird dort gesagt, bis die Kraft des heiligen Volkes zerschlagen ist. Es wird so weit kommen, dass Israel nicht mehr auf die eigene Armee vertrauen kann. Und das ist eine Science-Fiction-Armee, ich sage es Ihnen. Es ist gar nicht bekannt, was die alles können. Es ist unglaublich. Und die können noch viel mehr, als sie bisher gezeigt haben. Aber das wird keine Basis mehr sein. Sie können nicht auf Amerika vertrauen. Es gibt nur noch einen Ausweg. Jesus Christus, unsere Hoffnung. 1. Timotheus 1,1. Und er wird kommen auf dem Ölberg und den Überrest in Jerusalem befreien. Während der Überrest in Moab, der wird dann umkehren, und in Sacharja wird beschrieben, wie er dann in die Kämpfe eintreten wird. Und wenn der Herr kommt auf dem Ölberg, Sacharja 12, Vers 10, und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Der Messias, der kommt, ist derselbe, der einmal gekommen war und durchbohrt worden war, vor den Toren Jerusalems. Und sie werden über ihn wehklagen, gleich der Wehklage über den Angeborenen, und bitterlich über ihn Leid tragen, wie man bitterlich über den Erstgeborenen Leid trägt. Dann werden sie beten, wie es steht in Jesaja 53. Er war verachtet und verlassen von den Menschen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut, und wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn für nichts geachtet. Fürwahr, er hat unsere Leiden getragen und unsere Schmerzen hat er auf sich geladen. Und wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch um unserer Übertretungen willen war er verwundet, um unserer Missetaten willen zerschlagen. Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm, und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir alle, irrten umher wie Schafe, wir wandten uns an jeder auf seinen Weg. Und der Herr hat ihn treffen lassen, unser aller Ungerechtigkeit. So werden sie wehklagen. Es wird ein Treffen sein wie Josef in Ägypten mit seinen Brüdern. Nicht wahr? Plötzlich sagt er, dieser harte Mann, scheinbar harte Mann, der nur Ägyptisch sprach, über Dolmetscher mit den Brüdern. Und dann plötzlich sagt er, Ani Josef, Achichem, ich bin Josef, euer Bruder. Akzentfrei, Hebräisch. Die harten Männer brechen zusammen. Josef weint. Alle müssen raus. Es ist genau so, so wird der Herr seinem Volk begegnen. Und sie werden weinen. Und dann erfüllt sich Sacharja 14, 9. Und der Herr wird König sein über die ganze Erde. Im Buch Jesaja wird dieser König des Nordens beschrieben als Assyrien. Jesaja 10, Vers 20. Und es wird geschehen an jedem Tag. Da wird der Überrest Israels und das Entronnen des Hauses Jakobs sich nicht mehr stützen auf den, der schlägt, sondern es wird sich stützen auf den Herrn, den Heiligen Israels, in Wahrheit. Der Überrest wird umkehren, der Überrest Jakobs zu dem starken Gott. Denn wenn auch dein Volk Israel wie der Sand des Meeres wäre, nur ein Überrest davon wird umkehren. Vertilgung ist festgeschlossen. Sie bringt ein Heer flutend. Sehen Sie, wieder das Wasser. Der König des Nordens. Ein Heer flutend Gerechtigkeit. Denn der Herr der Heerscharen vollführt Vernichtung und Festbeschlossenes inmitten der ganzen Erde. Darum spricht der Herr der Heerscharen also, fürchte dich nicht, mein Volk, das in Zion wohnt, vor Assyrien, wenn es dich mit dem Stock schlagen und sein Stab wieder dich erheben wird nach der Weise Ägyptens, wie die bösen Vögte in Ägypten, die die Sklaven schlugen. Denn noch um ein gar kleines, so wird der Grimm zu Ende sein. Und mein Zorn wird sich wenden zu ihrer Vernichtung. Und der Herr der Heerscharen wird über ihn die Geißel schwingen, wie in der Niederlage Midians am Felsen Oreb. Und sein Stab wird über das Meer sein. Und er wird ihn erheben, wie er ihn über Ägypten erhob. Und es wird geschehen an jedem Tag, dass seine Last weichen wird von deiner Schulter und sein Joch von deinem Hals. Und das Joch wird gesprengt werden infolge des Fettes. Der Herr wird auf dem Ölberg kommen und Assyrien, den König des Nordens, vernichten. Aber in Jesaja 10, 28 wird beschrieben, wie die von Norden kommen und wo sie genau durchgehen. Also ich kann Ihnen im Detail jetzt den Kampfweg zeigen. Er kommt gegen Ayat, zieht durch Migron. In Michmas legt er sein Gepäck ab. Das sind die im sogenannten Westjordanland. Sie ziehen über den Pass zu Geba, nördlich von Jerusalem, schlagen sie ihr Nachtlager auf. Rama bebt, Gibea Saul flieht, schreie Tochter Galims, horche auf, Laish, armes Anatot. Madmena eilt davon, die Bewohner von Gebim flüchten. Noch heute Nacht macht er Halt in Nob. Er schwingt seine Hand gegen den Berg der Tochter Zion, den Hügel Jerusalems. Siehe der Herr der Heerscharen haut mit Schreckensgewalt die Äste herunter. Und die vom hohen Wuchse werden gefällt. Und die emporragenden werden erniedrigt. Und er schlägt die Dickichte des Waldes nieder mit dem Eisen. Und der Libanon fällt durch einen Mächtigen. Jesaja 14, 24. Der Herr der Heerscharen hat geschworen und gesprochen. Wahrlich, wie ich es vorbedacht, also geschieht es. Und wie ich es beschlossen habe, also wird es zustande kommen. Dass ich Assyrien in meinem Land zerschmettern und es auf meinen Bergen zertreten werde. Und so wird sein Joch von ihnen weichen und seine Last wird weichen von ihrer Schulter. Das ist der Ratschluss, der beschlossen ist über die ganze Erde. Und das ist die Hand, die ausgestreckt ist über alle Nationen. Denn der Herr der Heerscharen hat es beschlossen. Und wer wird es vereiteln? Und seine ausgestreckte Hand, wer könnte sie abwenden? Jesaja 28 beschreibt den Bund mit dem Westen. Ich habe gesagt, mit dem Tod und dem Totenreich. Jesaja 28, 14. Darum hört das Wort des Herrn, ihr Spötter. Beherrsche dieses Volkes, das in Jerusalem ist. Denn ihr sprecht, wir haben einen Bund mit dem Tod geschlossen und einen Vertrag mit dem Totenreich gemacht. wenn die überflutende Geißel hindurchfährt, das ist der König des Nordens, der überflutet. Und gleichzeitig eine Geißel ist, die schlägt. Wir haben einen Bund gemacht, einen Sicherheitsbund. Wenn die überflutende Geißel hindurchfährt, wird sie an uns nicht kommen. Denn wir haben die Lüge zu unserer Zuflucht gemacht und in der Falschheit uns geborgen. Darum so spricht der Herr, siehe, ich gründe einen Stein in Zion, einen bewährten Stein, einen kostbaren Eckstein, aufs Festeste gegründet. Wer glaubt, wird nicht ängstlich eilen. Das ist der Messias, der Jesus. Auf ihn muss man vertrauen. Und ich werde das Recht zur Richtschnur machen und die Gerechtigkeit zum Senkblei. Und der Hagel wird hinweg raffen die Zuflucht der Lüge. Und die Wasser werden den Bergungsort überschwemmen. Und euer Bund mit dem Tod wird zunichte werden. Und euer Vertrag mit dem Totenreich nicht bestehen. Wenn die überflutende Geißel hindurchfährt, der König des Nordens, so werdet ihr von derselben zertreten werden. So oft sie hindurchfährt, wird sie euch hinraffen. Denn jeden Morgen wird sie hindurchfahren, bei Tag und bei Nacht. Und es wird eitel Schrecken sein, die Botschaft zu vernehmen. Denn das Bett ist zu kurz, um sich auszustrecken. Kennen Sie das? Ich nicht. Und die Decke zu schmal, um sich einzuhüllen. Denn der Herr wird sich aufmachen, wie bei dem Berg Perazim, wie im Tal zu Gibeon, wird er zürnen. Um sein Werk zu tun, befremdend ist sein Werk. Und um seine Arbeit zu verrichten, außergewöhnlich ist seine Arbeit. Und nun treibt nicht Spott, damit eure Bande nicht fester gemacht werden. Denn ich habe Vernichtung vernommen und fest beschlossen, dass von Seiten des Herrn der Heerscharen über die ganze Erde. Nehmt zu Ohren und hört meine Stimme, merkt und hört meine Rede. Jesaja 29, 1. Wehe Ariel, das ist ein poetischer Name für Jerusalem. Ariel, Stadt, wo David lagerte. Fügt Jahr zu Jahr, lass die Feste kreisen. Und ich werde Ariel bedrängen, durch den König des Nordens. Und es wird Seufzen und Stöhnen geben, und sie wird mir sein wie ein Ariel. Das ist ein rauchender, der Altar wird genannt Ariel, wenn er raucht vom Feuer. Und ich werde dich im Kreis umlagern und dich mit Heeresaufstellung einschließen und Belagerungswerke wird dich aufrichten. Und erniedrigt wirst du aus der Erde reden und deine Sprache wird dumpf aus dem Staub ertönen. Und deine Stimme wird wie die eines Geistes aus der Erde hervorkommen und deine Sprache wird aus dem Staub flüstern. Aber wie feiner Staub wird die Menge deiner Feinde sein und wie dahinfahrende Spreu die Menge der Gewaltigen. Und in einem Augenblick, plötzlich wird es geschehen, von Seiten des Herrn der Heerscharen wird sie heimgesucht werden mit Donner und mit Erdbeben und mit großem Getöse, Sturmwind und Gewitter und ein flammeverzehrenden Feuers. Dann, wenn der Herr kommt und den Überrest befreit und wie ein nächtliches Traumgesicht wird die Menge all der Nationen sein. Wenn die kommen von Norden, die ganze Koalition, welche Krieg führen gegen Ariel und alle, welche sie und ihre Festung bestürmen und sie bedrängen. Und es wird geschehen, gleich wie der Hungrige träumt. Und siehe, er isst, wacht auf und seine Seele ist leer. Das kennen wir nicht unbedingt gerade vom Essen, oder? So Hunger. Und im Traum isst man, dann wacht man, alles weg. Das geschieht vielleicht mal mit Geld, oder? Ich habe auch schon im Traum Geld gefunden. Dann bin ich erwacht und dann war alles weg. Aber hier mit Essen. Und siehe, er isst und er wacht auf und seine Seele ist leer. Und gleich wie der Durstige träumt, und sie ertrinkt, und er wacht auf, und sie ist matt, und seine Seele lechzt. Also wird die Menge all der Nationen sein, welche Krieg führen gegen den Berg Zion. Jesaja 30, 27. Siehe, der Name des Herrn kommt von fern her. Sein Zorn brennt, und der aufsteigende Rauch ist gewaltig. Seine Lippen sind voll Grimmes, und seine Zunge ist wie ein verzehrendes Feuer. Und sein Odem wird ein überflutender Bach, der bis an den Hals reicht, sein. Und die Nationen, um die Nationen zu schwingen, mit einer Schwinge der Nichtigkeit und einen irreführenden Zaum an die Kinnbacken der Völker zu legen. Der Herr kommt und wird angreifen, da beim Ölberg. Gesang werdet ihr haben, wie in der Nacht, da das Fest geweiht wird, das Laubhüttenfest. und Freude des Herzens gleich denen, die unter Flötenspiel hinziehen, um zu kommen auf den Berg des Herrn, zum Felsen Israels. Und der Herr wird hören lassen die Majestät seiner Stimme und sehen lassen das Herabfahren seines Armes mit Zornesschnauben und einer Flamme verzehrenden Feuers, Wolkenbruch und Regenguss und Hagelsteine. So detailliert wird das alles beschrieben. Jesaja 30, 31. Von der Stimme des Herrn wird Assyrien zerschmettert werden, wenn es mit dem Stock schlägt. Und es wird geschehen, jeder Streich der verhängten Rute, die der Herr auf ihn herabfahren lässt, er geht unter Tamburin und Lautenspiel. Und mit geschwungenem Arm wird er gegen ihn kämpfen. Denn vorlängst ist eine Gräuelstätte zugerichtet. Auch für den König ist sie bereitet. Das ist die Hölle. Offenbarung 19. Wenn das Tier und der falsche Prophet dorthin geworfen werden. Tief weit hat er sie gemacht. Ihr Holzstoß hat Feuer und Holz in Menge. Wie ein Schwefelstrom setzt der Hauch des Herrn ihn in Brand. 31,4. Denn also hat der Herr zu mir gesprochen, wie der Löwe und der junge Löwe, wieder den die Hirtenmenge zusammengerufen wird, über seinen Raub knurrt, vor ihrer Stimme nicht erschreckt und sich vor ihrem Lärmen nicht ergibt. Also wird der Herr der Heerscharen herniedersteigen, um auf dem Berg Zion und auf seinem Hügel zu streiten. Gleich schwirrenden Vögeln, also wird der Herr der Heerscharen Jerusalem beschirmen, beschirmen und erretten, schonen und befreien. Er kommt auf dem Ölberg, da geht er rüber in die Luft zum Tempelberg und rettet Jerusalem aus all dem Elend. Und jetzt noch der von Norden kommende im Buch Joel. Jetzt sehen Sie diesen Feldzug. Die Katastrophe kommt von Norden. Joel 2,1. Stoßt den Schofarhorn auf Zion. Blast Lärm auf einem heiligen Berg, auf dem Tempelberg. Beben sollen alle Bewohner des Landes, denn es kommt der Tag des Herrn, denn er ist nahe. Ein Tag der Finsternis und der Dunkelheit. Ein Tag des Gewölks und der Wolkennacht. Wie die Morgendämmerung ist es ausgebreitet über die Berge. Ein großes und mächtiges Volk, desgleichen von Ewigkeit her nicht gewesen ist. Und nach ihm nicht mehr sein wird, bis in die Jahre der Geschlechter und Geschlechter. Vor ihm her verzehrt das Feuer, und nach ihm lodert die Flamme. Vor ihm ist das Land wie der Garten Eden, und nach ihm eine öde Wüste. Und auch keine Entronnenen lässt es übrig. Sein Aussehen ist wie das Aussehen von Ossen, und wie Reitpferde. Also rennen sie, gleich Wagengerassel, hüpfen sie auf den Gipfel der Berge, gleich dem Prasseln der Feuerflamme, welche Stoppeln verzehrt. Sie sind wie ein mächtiges Volk zum Kampf gerüstet. Vor ihm zittern die Völker, alle Angesichter erblassen. Sie rennen wie Helden, wie Kriegsleute, ersteigen sie die Mauer. Und sie ziehen ein jeder auf seinem Weg und ihre Pfade wechseln sie nicht. Und keiner drängt den anderen. Sie ziehen jeder einzeln auf seine Bahn und sie stürzen zwischen den Waffen hindurch und verwunden sich nicht. Sie laufen in der Stadt umher, das ist Häuserkampf. Rennen auf die Mauer, steigen in die Häuser, durch die Fenster dringen sie ein wie der Dieb. Vor ihnen erbebt die Erde, erzittert der Himmel. Sonne und Mond verfinstern sich und die Sterne verhalten ihren Glanz. Und der Herr lässt vor seinem Heer seine Stimme erschallen. Denn sein Heerlager ist sehr groß. Denn der Vollstrecker seines Wortes ist mächtig. Denn groß ist der Tag des Herrn und sehr furchtbar. Wer kann ihn ertragen? Und so wird das weiter beschrieben hier in Joel 2. Das ist jetzt Hausaufgabe für Sie. Israel wird auf dem Tempelberg eine Bußversammlung abhalten und dann wird der Herr eingreifen. Joel 2, Vers 20. Und ich werde den von Norden kommenden von euch entfernen und ihn in ein dürres und wüstes Land vertreiben. Sein Vortrab in das vordere Meer und sein Nachtrab in das hintere Meer. Das vordere Meer ist in der Bibel der Name für das tote Meer, im Orient, und das hintere Meer, das Mittelmeer. Genau diese Front, die wir schon gesehen haben. Ergänzt sich alles. Und sein Gestank wird aufsteigen und aufsteigen sein übler Geruch, weil er Großes getan hat. Und dann macht Gott Israel Mut und verspricht ihnen seinen Segen. Und dass sein Geist ausgegossen wird über alles Fleisch. Dann kommt das tausendjährige Reich. Und jetzt haben wir so eine Übersicht bekommen. Über diese Katastrophe. Aber ein Drittel wird überleben und dieser Drittel wird dann das ganze Volk Israel sein. Alles Bekehrte. Darum steht in Römer 11, ganz Israel wird gerettet werden. Und für uns bleibt, wir müssen jetzt Frieden mit Gott haben. Und dafür danken, dass der Herr Jesus ganz persönlich für uns gestorben ist am Kreuz, um uns mit Gott zu versöhnen und uns zu bewahren vor all diesen schrecklichen Dingen, die noch über diese Welt kommen werden. Danke für Ihr Zuhören.